Zwölftes Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei in Spanien und Portugal. Der Großorient von Spanien umfasst gegenwärtig 120 Logen mit etwa 5200 Brüdern. Er hat während des Weltkrieges um mehr als 20% zugenommen, ein Zeichen für die besondere Rührigkeit seiner Leitung. Großmeister und Präsident des Ordensrates ist gegenwärtig noch immer Dr. Miguel Moraita, der schon seit mehr als 20 Jahren an der Spitze des Ordens steht. Moraita ist erklärter Republikaner und machte nie einen Hehl aus seiner Gesinnung. Aber nicht immer konnten die Freimaurer sich so offen betätigen wie unter Alfons dem 13. Es gab Zeiten, wo sie ihr politisches Streben unter dem geheimnisvollen Teppich der Loge verbergen mussten, wie sich die Bauhütte etwas gesucht auszudrücken beliebt. Auch nach Spanien wurde die Freimaurerei 1728 von England aus verpflanzt, bald darauf aber wegen politischer Umtriebe 1751 verboten. Da das Verbot jedoch nur lässig durchgeführt wurde, bildeten sich immer neue Logen, die sich 1767 von der englischen Großloge trennten und 1780 einen eigenen Großorient einrichteten. Der Sturz der Bourbonen 1808 wurde auch in Spanien von den Brüdern mit hellem Jubel begrüßt. Während der Franzosenherrschaft stand Joseph Bonaparte an der Spitze des Großorients. Nach der Rückkehr der Bourbonen 1814 hatten die Freimaurer unter Verfolgungen zu leiden. Ob und inwieweit sie damals an Revolutionen teilgenommen haben, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da die spanischen Quellen über die freimaurerische Tätigkeit zu jener Zeit nur spärlich fließen. In neuerer Zeit hingegen sind sie erwiesenermaßen an allen revolutionären Unternehmungen beteiligt und arbeiten unverhüllt auf die Einführung der republikanischen Staatsform hin. Der bekannteste Mann ist zweifellos Enrico Ferrer, der nach dem blutigen Aufstand, den er in Barcelona angezettelt hatte, den Behörden in die Hände geriet und erschossen wurde. Ferro hatte den Einfluss seiner großen Anhängerschaft denn doch gewaltig überschätzt. Er war offenbar der Meinung, dass ihm überhaupt nichts geschehen könne. War ja auch ein früheres Verfahren gegen ihn tatsächlich eingestellt worden, und zwar infolge des Druckes, den die gesamte Freimaurerei und die ihr verwandte Bewegung des freien Gedankens auf die spanische Regierung ausgeübt hatte. Bemerkenswert ist, dass Bruder Ferrer auch mit dem Anarchisten Moral in regen Beziehungen stand, der den Bombenanschlag auf den königlichen Hochzeitszug anlässlich der Vermählung Alfons des 13. mit Ena von Battenberg am 31. Mai 1905 verübt hatte. Mit welchen Gefühlen die Freimaurer dieses Attentat begleiteten, darüber gibt die maurerische Revue Maconic vom Juli 1905 Nummer 316, Seite 115, beachtenswerte Aufschlüsse. Am 31. Mai, heißt es dort, explodierte in Madrid die furchtbare anarchistische Bombe, die Moral gegen den königlichen Hochzeitszug geschleudert hatte. Sie forderte zahlreiche Opfer und fehlte die, welche sie treffen wollte. Der junge König hätte seine Eitelkeit bändigen und darauf verzichten sollen, bei Festen zu glänzen, die den müßigen Zuschauern verhängnisvoll werden mussten. Also kein Wort über die Niederträchtigkeit der Tat, wohl aber unangebrachte Vorwürfe gegen den jungen König, wobei das Bedauern, dass die Bombe diejenigen gefehlt hatte, die sie hätte treffen sollen, unschwer zwischen den Zeilen herauszulesen ist. Moral kam vor Gericht und, man sollte es nicht für möglich halten, er wurde freigesprochen. Wer war nun jener Verteidiger, der so geschickt Recht in Unrecht, Unrecht in Recht zu wandeln verstand, dass trotz des überaus klaren Tatbestandes kein Schuldspruch zu erzielen war? Es war Bruder Bulot, selbstverständlich ein Freimaurer, wie uns die Revue Maconic vom Januar 1906, Nummer 310, Seite 13, triumphierend mitteilt. Spanien ist eben, um die Worte des Großmeisters Dr. Moraita auf der freimaurerischen Weltkonferenz in Antwerpen zu gebrauchen, Spanien ist ein sehr liberales Land. Aber so liberal ist Spanien denn doch nicht, dass es den Freund Morals, Enrico Ferrer, als man ihn zum zweiten Mal auf handhafter Tat erwischte, nochmals begnadigt hätte. So liberal war man bloß in Österreich, siehe Kramarsch. Diese Blitzlichtaufnahme dürfte genügen, um den Geist der spanischen Freimaurerei scharf zu kennzeichnen, zumal von ihrer kriegshetzerischen Tätigkeit ohne dies noch die Rede sein wird. Nur so viel sei noch erwähnt, dass die Ermordung des spanischen Ministerpräsidenten Bruder Canalejas ein Werk der Freimaurer ist, wie der deutsche Freimaurer Bruder Ernst Freimann feststellt. Vergleiche auf den Faden der internationalen Freimaurerei Seite 22. Bruder Canalejas war übrigens selbst Freimaurer und nur scheinbar Monarchist. Nun einen Blick nach Portugal. In Portugal besteht der Vereinigte Großorient von Lusitanien und Supreme Council von Portugal in Lissabon. Er umfasst gegenwärtig 133 Logen mit 4.341 Brüdern und hat während des Krieges ebenfalls zugenommen, aber nicht so stark wie der spanische Großorient. Das lässt sich vielleicht daraus erklären, dass in Portugal die Hauptaufgabe der Freimaurer, die Änderung der Staatsform, bereits seit 1910 in ihrem Sinne gelöst ist. An der Spitze der portugiesischen Freimaurerei steht der sehr bekannte Revolutionär Dr. Magalhães Lima, Journalist, Advokat und Senator. Im Kabinett vom Juni 1915 bekleidete er den Posten des Arbeitsministers. Magalhães Lima ist eine der führenden Personen der Weltfreimaurerei überhaupt. Er ist, wie Moraita, strenger Republikaner, sogar ihr anerkannter Führer. Seine Zeitung Avanguarda ist zugleich Organ des freien Gedankens. Freier Gedanke, Republik und Freimaurerei sind in Portugal nahezu gleichbedeutende Begriffe. Allein die Freimaurerei hat die unbestrittene Führung. Dies bestätigt uns der bekannte Freidenker Rafael Renz in der Bauhütte vom 23. Januar 1909, Nummer 4, Seite 29, der bezüglich der Verhältnisse in Portugal unter anderem wörtlich sagt: Es ist vor allem die Freimaurerei, welche in diesem Lande die Gewissensfreiheit verteidigt und die Lehren des freien Gedankens verbreitet. Das ist unschwer zu verstehen, denn die internationalen Beziehungen der Freimaurerei braucht man eben, um sich gegenseitig über Staatsgrenzen hinweg zu unterstützen und zu fördern. Besonders Magalhães Lima wusste diese Beziehungen gut zu verwerten. Im Dezember 1907 hielt er, um nur den denkwürdigsten Vorfall herauszugreifen, eine Reihe von Vorträgen in Pariser Logen. Sie trugen den bezeichnenden Titel »Portugal, Niedergang der Monarchie, Notwendigkeit der republikanischen Regierungsform, die Errichtung der Republik«. Abbé Turmentin, der bekannte, überaus scharfe und gewandte Gegner der Freimaurer, griff die Sache auf und teilte sie unverzüglich den Lesern seines Blattes mit.